Good morning. Guten Morgen. So Paul expresses his deep desire that their love increases beyond measure and then the revelation will be part of their lives. Paulus bringt sein tiefes Verlangen zum Ausdruck, dass ihre Liebe über die Maßen zunimmt und dass dann die Offenbarung Teil ihres Lebens wird. Verse 10. Vers 10. This will enable you to choose the most excellent way of all. Das wird euch befähigen, den vortrefflichsten Weg von allen zu wählen. Now, do you remember? Erinnerst du dich? That for sure you remember that we heard this expression, the most excellent way, somewhere else. Sicher hast du den Ausdruck vortrefflichsten Weg schon einmal irgendwo gehört. It is the same Paul. Es war derselbe Paulus. Who wrote to the Corinthians, I show you a more excellent way. Der an die Korinther schrieb, und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. So look what he says here. Also schau, was er hier sagt. He says, this will enable you to choose the most excellent way of all. Er sagt, das wird euch befähigen, den vortrefflichsten Weg von allen zu wählen. It's really interesting. Es ist wirklich interessant. The most excellent way of all is the way of love. Der vortrefflichste Weg von allen ist der Weg der Liebe. And Paul says, if you grow and increase in love beyond measure, und Paulus sagt, wenn du über die Maßen in der Liebe wächst und zunimmst, this will bring you the rich revelations, wird dich das zu den reichen Offenbarungen führen, and spiritual insights, und geistlichen Einsichten, and then you will be able to choose the most excellent way of all. Und dann wirst du in der Lage sein, den vortrefflichsten Weg von allen zu wählen. See, this is what I like to call the cycle of love. Ich nenne das gern den Kreislauf der Liebe. The perfect agape love of God is inside of your heart. Die perfekte Agape-Liebe Gottes ist in deinem Herzen. But now you have to choose to increase in it. That's not what God can do for you. Aber nun musst du dich entscheiden, darin zu wachsen. Gott kann das nicht für dich tun. He did his part through the finished work of the cross. Durch das vollbrachte Werk am Kreuz hat er seinen Teil getan. Through the Holy Spirit, he poured that love inside of your heart. Durch den Heiligen Geist hat er diese Liebe in dein Herz ausgegossen. So he starts. Er hat also angefangen. Now you respond. Und nun reagierst du darauf. You choose a desire to increase in walking in love beyond measure. Du entscheidest dich dafür, in Liebe zu leben und über die Maßen darin zu wachsen. As you respond to him putting his love in your heart, indem du darauf reagierst, dass er seine Liebe in dein Herz ausgegossen hat, now it's God's turn again to respond. Ist Gott jetzt wieder an der Reihe zu reagieren? This will bring you the rich revelations and insights. Es wird dir die reichen Offenbarungen und Einsichten geben. Now it's your day again. Your time again to respond. Jetzt bist du wieder an der Reihe zu reagieren. Because this will enable you to choose the most excellent way, so you respond by continuing to walk in love. Es befähigt dich, den vortrefflichsten Weg zu wählen. Du entscheidest dich also weiterhin in der Liebe zu leben. So see, it's a cycle. Siehst du, es ist ein Kreislauf. It's not God, it's not you, it's divinity and humanity joined. Es ist nicht Gott oder du, sondern Gottheit und Menschheit vereint. God starts, you respond, it's God's turn, it's you respond, it's God's turn, it's you respond. Gott startet, du reagierst, dann wieder Gott, dann du, dann Gott, dann du. So whenever we learn to live like this, wenn du auf diese Weise lebst, we will live a life that will be just like Paul described it. Wirst du ein Leben führen, wie Paulus es beschrieben hat. So look, this enables us now to choose the most excellent way of all, which of course is a way of perfect love. Es befähigt dich, den vortrefflichsten Weg von allen zu wählen, was natürlich der Weg perfekter Liebe ist. And look. Jetzt schau. Becoming pure and without offense until the unveiling of Christ. Makellos und ohne Tadel zu werden bis zur Enthüllung des Christus. So how do you become a mature and pure Christian without offense? Wie wirst du also ein reifer Christ ohne Tadel? By constantly learning to walk in love, which God already started in you. Indem du beständig in perfekter Liebe lebst, was Gott bereits in dir begonnen hat. If we would only understand that, wenn wir das verstehen würden, every day we would remind ourselves how deeply we are loved by God. Würden wir uns jeden Tag daran erinnern, wie innig wir von Gott geliebt sind. Every day we would meditate on God's agape love being inside of us. Wir würden jeden Tag darüber meditieren, dass Gottes agape Liebe in uns ist. We would receive and enjoy it. Wir würden sie empfangen und genießen. And then we would respond by saying, Lord, today I'm going to increase beyond measure in this love. Und dann würden wir darauf reagieren und sagen, Herr, heute möchte ich über die Maßen in dieser Liebe zunehmen. And then I would have God's incredible power working in me and bringing deep revelations in me. Dann würde Gott unfassbare Kraft in uns wirken und uns tiefe innere Offenbarungen bringen. And then I again respond to this deep revelation inside. Dann reagieren wir wieder auf diese tiefe innere Offenbarung. By choosing to walk the most excellent way, which is love. Indem wir uns entscheiden, den vortrefflichsten Weg zu wählen, nämlich Liebe. And through this lifestyle I become pure and without offense when Jesus Christ comes back. Durch diesen Lebensstil werden wir makellos und ohne Tadel, wenn Jesus wiederkommt. See, it's not hard. Es ist also nicht schwer. We think it's hard, but it's not hard. Wir denken, dass es schwer ist, aber das ist es nicht. It's just letting him love you and continue to respond to it. Es ist einfach, sich von ihm lieben zu lassen und darauf zu reagieren. Verse 11, he gives us such a beautiful promise. In Vers 11 gibt er uns ein so schönes Versprechen. And you will be filled completely with the fruits of righteousness that are found in Jesus the Anointed One. Und ihr werdet ganz erfüllt sein von den Früchten der Gerechtigkeit, die in Jesus, dem Gesalbten, zu finden sind. Look, there is a difference between being the righteousness of God in Christ Jesus. Schau, es gibt einen Unterschied zwischen die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus zu sein and between the fruits of righteousness. Und den Früchten der Gerechtigkeit. You know, the righteousness that we are through Christ Jesus is simple, the nature that he's given to us. Die Gerechtigkeit, die wir in Jesus Christus sind, ist einfach das neue Wesen, das er uns gegeben hat. But the fruit of righteousness is expressing that nature that received from God. Aber die Frucht der Gerechtigkeit bedeutet, das Wesen, das wir von Gott bekommen haben, zum Ausdruck zu bringen. So once we learn to walk in this beautiful cycle, sobald wir also lernen, in diesem herrlichen Kreislauf zu leben, the natural thing will be that we will express God's righteousness through our daily lives. Wird die natürliche Folge davon sein, dass wir Gottes Gerechtigkeit durch unser tägliches Leben zum Ausdruck bringen. That's called the fruit of righteousness. Das wird als Frucht der Gerechtigkeit bezeichnet. So now we don't act anymore like unrighteous people would act. Wir verhalten uns nun also nicht mehr so, wie ungerechte Menschen es tun. We don't live selfishly anymore and seek our own interests. Wir leben dann nicht mehr egoistisch und suchen nicht mehr unseren Vorteil. That's not the fruit of righteousness. Das ist nicht die Frucht der Gerechtigkeit. We constantly express our new nature that we've already received. Sondern wir bringen beständig das neue Wesen zum Ausdruck, das wir empfangen haben. And then Paul says, as we learn to live like this, this will bring great praise and glory to God. Dann sagt Paulus, wenn wir so leben, wird es Gott großes Lob und Ehre bringen. My dear friend. Mein lieber Freund. Very interesting that Paul says that this will bring great praise and glory to God. Es ist sehr interessant, dass Paulus sagt, dass dies Gott großes Lob und Ehre bringen wird. May I suggest something to you? Darf ich dich auf etwas hinweisen? If Jesus would have to choose, wenn Jesus wählen müsste, between the beautiful songs of praise and glory that we sing to him in a meeting, zwischen den schönen Lobliedern, die wir Gott während der Veranstaltungen singen, and a life that is a life of perfect love that truly expresses praise and glory to him, und einem Leben, was wirklich echtes Lob und Ehre für ihn zum Ausdruck bringt, he would choose the second. Würde er das zweite wählen. Now, of course, he likes our songs as long as they're songs that are decent. Natürlich mag er unsere Lieder, solange sie angemessen sind. You know, not some old covenant songs that actually defy the cross. Also nicht altbündliche Lieder, die im Widerspruch zum Kreuz stehen. But I'm telling you. Doch, ich sage dir. If we sing one thing in our meeting and think this praises God, but live lives that don't praise God, this does not please him. Es gefällt ihm nicht, wenn wir zwar Lieder singen, die Gott loben, aber ein Leben führen, was ihn nicht ehrt. Our praise to God has to be nothing else but an expression of our lives that already bring praise to God. Unsere Loblieder für Gott sollten unser Leben widerspiegeln, mit dem wir ihn bereits ehren. See you guys tomorrow. Bis morgen.